Deutschlandfunk. Hey, dies ist die zweite von drei Sonderfolgen für unseren Podcast Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. In diesen Zusatzepisoden beschäftigen wir uns ausführlich mit den unterschiedlichen politischen Systemen, während der Viktor Klemperer seine Tagebücher führte. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Nationalsozialismus und beginnen im Jahr 1933. Wir schauen uns also an, wie die Nationalsozialisten an die Macht kommen und ihre Schreckensherrschaft aufbauen konnten. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host. Die Welt ist klein geworden, so winzig klein geworden, du grüner Ball, mit dem du gerne spielst. Die Welt ist klein geworden, sang im Jahr 1935 die Schauspielerin und Kabarettsängerin Dora Gerson. Wirst du die Macht, die du dir schufst, zum Guten wenden? Wird sie dich blenden mit ihrer Pracht? Das Lied nahm sie im Keller einer Synagoge in Berlin auf, kurz nachdem sie als Jüdin ein Berufsverbot erhalten hatte. Von dem, was Menschen Kraft aus ihr gemacht. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurden sie demokratisch an die Spitze des Deutschen Reichs gewählt und haben dabei nie verheimlicht, was sie eigentlich vorhaben. Innerhalb kürzester Zeit machten sie aus einer Demokratie eine totalitäre Diktatur. Menschen, die nicht in die NS-Ideologie passten, wurden unterdrückt, verfolgt und diskriminiert. Mit dieser Macht, die sich die Nationalsozialisten schufen, begingen sie ein unvergleichliches Verbrechen an der Menschheit, den Holocaust. 6 Millionen ermordete Jüdinnen und Juden. Unter ihnen auch Dora Gerson, die 1943 im KZ Auschwitz zusammen mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern vergast wurde. Wie haben die Nationalsozialisten es geschafft, die Macht zu übernehmen, sie auszubauen und über Jahre hinweg ungehindert Menschen zu ermorden? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mir einen Experten an die Seite geholt, der die Antworten parat hat, Professor Wolf Gruner von der University of Southern California. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr über das Gespräch. Am 5. März 1933 wurde in Deutschland gewählt, und zwar zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate. Adolf Hitler war zu diesem Zeitpunkt bereits Reichskanzler. Können Sie uns einmal erklären, wieso es zu diesen Neuwahlen kam und inwiefern sie sich auch von den Wahlen im November 1932 unterschieden haben? Ja, das ist eine wichtige Frage, weil das oft nicht verstanden worden ist, weil man so gemeinhin annimmt, dass die Diktatur sofort im Januar 1933 mit der Machtübergabe an Hitler sozusagen etabliert wurde. Man muss wissen, dass die Wahl im November 1932 eigentlich die NSDAP auf dem, man kann sagen, absteigenden Ast erwischt hat. Denn die höchste Stimmzahl hatte sie in der Wahl davor bekommen. Und im November 1932 hat sie allein nur über 34% erreicht. Das reichte nicht für eine Mehrheitsregierung. Und auch selbst mit einer Koalitionsregierung hatten sie nicht die Mehrheit im Parlament. Und nachdem Hitler Reichskanzler geworden war und eine Diktatur anstrebte, ein autoritäres Regime, brauchte er eine Mehrheit im Parlament, um neue Gesetze zu etablieren, die ihm das Regieren sozusagen als Alleinherrscher ermöglicht hätten. Und deshalb fanden diese Wahlen im März statt. Und der Kontext für diese Wahlen war ganz anders als im November, die noch unter relativ freien Bedingungen stattfanden. Seit Januar 1933 gab es ja also den Terror der SA und der SS, die ersten wilden Konzentrationslager, der sich vor allen Dingen gegen linke Gegner richtete. Und der Hauptgegner waren dabei die Kommunisten. Und in dieser Märzwahl wurde vor der Wahl ja mit dem Ermächtigungsgesetz schon diktatorische Freiheiten sozusagen etabliert, die dazu führten, dass eben die kommunistische Parteistruktur attackiert wurde und man kann fast sagen, regelrecht schon zerschlagen worden war vor den Wahlen, was dann dazu führte, dass die Kommunisten viel weniger Stimmen bekamen, als sie eigentlich hätten bekommen können, aber gleichzeitig dann auch nach der Wahl aus dem Parlament ausgeschlossen wurden, sodass dann durch diese Wahl Hitler in der Koalitionsregierung dann eine Mehrheit hatte. Aber man muss wirklich festhalten, selbst mit dieser Märzwahl, mit Terror und der Ausschaltung der Kommunisten, hat Hitler und die NSDAP hatten keine Mehrheit allein. Wir hatten also schon keine demokratischen freien Wahlen in dem Sinne mehr. Und dann kam ja doch dann die Diktatur relativ schnell. Wie ist es denn der NSDAP um Adolf Hitler gelungen, diese Diktatur einzuführen und ja die Freiheiten einzuschränken, die demokratischen? Also das muss man, glaube ich, auf zweierlei Weise beantworten. Also einmal ist es so, dass relativ schnell mit dieser Mehrheit im Parlament es Hitler gelang, sozusagen das Parlament auszuschalten. Dadurch, dass also der Gesetzgebungsprozess nun in die Regierung verlagert worden ist. Also damit fanden diese ganzen Debatten, die vorher im Parlament vor einer Gesetzgebung stattfanden, die fielen jetzt weg. Das heißt, dadurch gelang es Hitler, also Gesetze in seinem Sinne durchzudrücken, der NSDAP. Aber man muss einschränkend sagen, dass gleichzeitig es immer noch eine Koalitionsregierung war. Die NSDAP war nicht allein an der Macht. Das heißt, sie musste immer noch Rücksicht nehmen auf die konservativen Partner, die Deutsche Nationale Volkspartei. Und das spiegelt sich dann auch in der Regierungsbildung wieder, wo also mehrere konservative deutschnationale Minister in der Regierung waren. Man muss also von einem Prozess sprechen. Und der Prozess beginnt 1933, aber vollständig endet er erst eigentlich 1938 mit sozusagen mit der Ersetzung dieser konservativen Minister in der Regierung. Wie hat denn die deutsche Bevölkerung auf diese diktatorischen Umschwünge reagiert? Also ich würde mir vorstellen, wenn jetzt eine Partei an die Macht käme, die schrittweise die Demokratie aushebelt, dass selbst bei Konservativen und Rechten da die Alarmglocken läuten würden. Wie muss man sich denn damals die Stimmung in der deutschen Bevölkerung vorstellen? Ja, also das war, glaube ich, sehr komplex. Also auf der einen Seite muss man sagen, diese autoritären Bestrebungen begannen nicht mit Hitler, sondern durch die Weltwirtschaftskrise schon seit 1929 kam es ja zu mehreren Regierungswechseln, die unter anderem starke Männer sozusagen an die Macht brachten, wie General Schleicher. Diese Regierungen waren alle sehr von kurzer Dauer. Und deshalb denke ich, dass nach 1933, und das wissen wir aus Tagebüchern, auch von, sagen wir mal, jüdischen Überlebenden, dass viele dachten, die Hitler-Regierung hätte eine kurze Dauer. Die gingen von vielleicht 6 Monaten aus. Da war so ein Unsicherheitsfaktor, spielte eine Rolle. Dann gab es auch Wohlwollen für diese Regierung. Einerseits, was ich schon gesagt habe, mit diesem starken Mann, der also die Wirtschaftskrise bereinigen sollte oder Deutschland aus dieser Krise herausführen sollte. Gleichzeitig wird oft unterschätzt, dass viele in der deutschen Bevölkerung, selbst Sozialdemokraten, einzelne Ziele der NSDAP auch teilten. Also das war zum Beispiel ein starkes Deutschland, sozusagen Ordnung auf der Straße, eine starke Wirtschaft. Und nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde ja Deutschland von den Alliierten auch relativ sozusagen vorgeführt mit dem Versailler Vertrag. Und da sind auch selbst linke Kräfte, die teilten eben die Ansicht, dass Deutschland dort schlecht behandelt worden ist und dass diese Bedingungen, die Deutschland finanziell und militärisch auferlegt wurden, im Grunde rückgängig gemacht werden sollten. Also da ist es so, die NSDAP ist da nicht ganz alleine durchgemarschiert, sondern da gab es auch Wohlwollen oder geteilte Interessen. Und das führte dann dazu, dass es also, wenn man denkt, also wie das aufgenommen worden ist, sehr komplex war. Es gab also natürlich die Kommunisten oder die Linken, die sofort unter dem Terror litten. Die sahen das ganz anders als Konservative oder Leute aus dem Zentrum. Mhm. Interessant finde ich vor diesem Hintergrund auch die Wahlen im Saarland 1936. Die beschreibt Viktor Klemperer auch in seinen Tagebüchern. Und da hat die NSDAP ja mit oder der Anschluss an Deutschland eine sehr, sehr große Mehrheit bekommen der Stimmen, nämlich 90%, wenn ich mich korrekt erinnere. Und da war ja schon klar, wie die NSDAP reagiert und dass sie eigentlich auch nicht gekommen ist, um schnell wieder zu verschwinden. Wie schätzen Sie diese Wahlen ein? Geben die ein gutes Spiegelbild über die Stimmung innerhalb der deutschen Bevölkerung? Sie meinen die Abstimmung zum Saargebiet, genau. Also die nach dem Nationalen Völkerrecht im Januar 1935 stattfand. Und da ging es darum, eben zu entscheiden, ob das Saargebiet an Frankreich oder an Deutschland ginge. Und mit der überwältigenden Mehrheit für Deutschland, da sieht man, dass also selbst der Terror und die Konzentrationslager, die Verfolgung von Gegnern, die ja zum Teil brachial war, wie die Ermordung von Röhm, der ja ein Hitlerfreund der ersten Stunde war, dass trotz dieser Gewalt viele das NS-Regime als attraktiv fanden. Und das hatte mit dem wirtschaftlichen Aufschwung zu tun, in der Zeit auch eben mit der militärischen Aufrüstung, weil da eben sozusagen die Bedingungen des Versailler Vertrages zurückgerollt worden sind. Also da wurde Deutschland als auf dem Vormarsch international vom Katzentisch wieder an den Verhandlungstisch sozusagen gesehen. Stichwort international. Wie hat denn die internationale Gemeinschaft auf den Aufstieg der NSDAP und ihre Politik reagiert? Ja, also das ist auch ein sehr gemischtes sozusagen Blatt. Also auf der einen Seite gab es von Anfang an ganz starke Kritik, also vor allen Dingen an dem gewalttätigen Vorgehen, dem Terror der ersten Wochen, den Morden, die da stattgefunden haben, die Gewalt gegen politische, aber eben auch andere Gegner, wie eben zum Beispiel die jüdische Bevölkerung. Und auf der anderen Seite war es aber so, dass Deutschland immer wieder gelassen wurde mit dem, was Hitler vorangebracht hat. Also zum Beispiel der Austritt aus dem Völkerbund hätte ein erstes Warnsignal sein müssen, weil dadurch internationale Kontrolle in den Papierkorb geworfen worden ist. Oder dann die Wiederaufrüstung hätte dazu führen müssen, eigentlich Druck auszuüben auf Deutschland. Das ist aber immer nicht passiert, aus dem Grund heraus, dass international die Alliierten, die USA, England, Frankreich dachten, wenn sie also Hitler zu sehr attackieren, kann das negativ ausschlagen, und sie wollten mit allen Mitteln einen Krieg verhindern. Und ironischerweise wissen wir heute, dass genau diese Appeasement-Politik hat eben zum Krieg geführt. Es gibt eine Tonaufnahme von Adolf Hitler aus dem Jahr 1942, auf der man ihn nicht erkennt. Es ist ein beiläufiges Gespräch, das ohne sein Wissen aufgezeichnet wurde. Und wüsste man nicht, wer dort spricht, würde man ihn für einen x-beliebigen Mann halten. Denn den Hitler, den wir kennen, der zetert, der ist überzeichnet, der betont jede Silbe im dramatischen Ton. Wir kennen Hitler so, wie er sich selbst inszeniert hat, als der Führer. Sprache und wie man sie für sich nutzt, war ein elementarer Bestandteil der NS-Propaganda. Genau darüber hat Viktor Klemperer sein Hauptwerk verfasst, LTI, Lingua Tertii Imperii, über die Sprache des Dritten Reiches. Können Sie einmal kurz umreißen, welche Bedeutung insgesamt Propaganda im Nationalsozialismus hatte? Ja, also es ist allgemein bekannt, dass das eines der, ich weiß nicht, ob man da Qualitätsmerkmale sagen kann, aber dass es eben ein wichtiges Instrument der NS-Politik war. Es ist ein bisschen ambivalent von meiner Warte her, man sollte es nicht überschätzen. Es war nicht nur Propaganda, warum die NS-Regierung in den 30er Jahren relativ erfolgreich war und auch internationales Ansehen hatte. Aber es war ein starker Moment oder ein starkes Element. Und da muss man sagen, dass es da verschiedene Komponenten dafür gab. Also einerseits war es so, dass die NS-Regierung und speziell auch Goebbels mit seinen Mitarbeitern imstande waren, also Entwicklungen, die schon in der Weimarer Republik stattgefunden hatten, wie Fotografie und die Nutzung von Massenmedien, also Radio und so weiter aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Also das muss man sagen, das wird allgemein ja so anerkannt, dass sie also da höchste Qualität in der Benutzung von Massenmedien als Propagandainstrument erzielt haben. Aber das kann nur wirken, wenn auch andere Sachen sozusagen das komplementieren. Und das wird oft vernachlässigt, dass eben die NS-Regierung unheimlich viele neue Aufstiegschancen ermöglicht hat, vor allen Dingen für junge Leute, vielen Leuten andere Möglichkeiten, ökonomische Möglichkeiten, die Verbesserung des sozialen Status, wenn man eben in der NSDAP war. Also da gab es viele Möglichkeiten, ökonomisch, sozial und politisch, die sozusagen den Boden bereiteten, dass diese Propaganda auch wirken konnte. Also Propaganda braucht einen fruchtbaren Boden. Ja. Viktor Klemperer war ja konvertierter Protestant. Also er hat sich selber gar nicht mehr unbedingt als jüdisch gesehen, zumindest nicht so identifiziert. Und trotzdem wurde er als Jude verfolgt. Warum wurden denn auch im Nationalsozialismus Menschen verfolgt, die sich selber gar nicht als jüdisch identifiziert haben? Ja, also das hatte zwei Gründe. Also einmal hat der Nationalsozialismus natürlich jeden verfolgt, der als gefährlich angesehen worden ist. Und das spielte also, wie wir schon besprochen haben, also eine Rolle für die Kommunisten oder Anhänger der kommunistischen Partei oder der Linken generell. Das führte aber auch dazu, dass zum Beispiel die katholische Kirche angefeindet worden ist. Und das hatte eben mit den Organisationen, die potenziell als gefährlich eingeschätzt worden ist, insbesondere wenn die internationales Rückgrat hatten, also wie zum Beispiel die katholische Kirche oder die Kommunisten. Auf der anderen Seite hat es damit zu tun, dass die Nationalsozialisten Juden als Rasse verstanden. Und das basiert auf den neuen Theorien des Antisemitismus, die im 19. Jahrhundert auch wissenschaftlich formuliert wurden, die eben davon ausgingen, dass nicht die Religion bestimmt, sondern dass es eine Rasse, jüdische Rasse gibt, die auch durch Konversion zu anderen Religionen nicht veränderbar ist. Und demzufolge wurden eben auch Protestanten und Katholiken verfolgt, auch in der zweiten Generation. Ironischerweise haben ja die Nürnberger Gesetze scheiterten ja eigentlich daran, Merkmale für die Rasse festzulegen und mussten dann doch die Religion der Großeltern als Bestimmungsmerkmal für die jüdische Rasse hinzuziehen. Also da sieht man auch, dass das also wissenschaftlich überhaupt kein Hand und Fuß hatte. Mhm. Aber es war ein Handlungsmotiv für die Nationalsozialisten und besonders nicht nur, weil sie Juden als Rassen verstanden, sondern dass sie die jüdische Rasse als die am meisten gefährliche ansahen, die am weitesten, am untersten Ende sozusagen der Rassenhierarchie, wo die Arier ganz oben standen, sich befanden. Die Rassengesetze, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, die sind auch in den Tagebüchern von Viktor Klemperer präsent, weil er ja erst ab 1935 mit der Einführung zum Beispiel zwangspensioniert wurde. Und vorher hat die Verfolgung von jüdischen Personen ihn nur indirekt betroffen, indem zum Beispiel ja Freunde, Bekannte und Kollegen ihre Ämter verloren haben oder aus Deutschland schon gegangen sind. Und da sind wir auch schon beim Thema Flucht und Migration. Viele Menschen haben Deutschland verlassen, jüdischen Glaubens, weil sie auch schon früh gemerkt haben, okay, ich bin hier nicht mehr beheimatet, Freunde, Kollegen wenden sich von mir ab. Aber Flucht und Migration, das ist ja nichts, was man mal eben so macht. Welche Herausforderungen gab es denn auf diesen Reisen, schon in Deutschland selber und dann auch in den Ausreiseländern? Ja, also die Flucht aus Deutschland war extrem schwierig und auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Und man muss da auch sich ein bisschen die Zeit angucken, wann das eigentlich geschah. Also wir haben eine starke Fluchtbewegung von besonders Prominenten. Das ist also Nicht-Juden und Juden in der ersten Zeit des Nationalsozialismus, also 1933. Viele von denen gingen in die Nachbarländer, in die Tschechoslowakei oder nach Frankreich. Und dann gibt es mit der zunehmenden Verfolgung, dass immer mehr Leute wirklich abwägen und sehen, die Hitler-Diktatur etabliert sich. Das ist nicht von kurzer Dauer. Wir müssen überlegen, ob wir noch eine Zukunft in Deutschland haben. Und da gab es viele Diskussionen, auch unter jungen Leuten. Und da war dann das Problem, wo geht man hin? Wenn man zum Beispiel aus Deutschland wegging und nirgendwo Verwandte hatte, war es relativ schwer, sich irgendwo zu etablieren. Dann standen Sprachprobleme im Vordergrund. Man verlässt seine Heimat, man lässt Familie zurück. Das ist auch schwer, sich von Älteren, zum Beispiel Großeltern, zu trennen, um sein eigenes Glück zu suchen in der Flucht. Also da spielen ganz viele Faktoren. Eigentum, dass man oft Eigentum aufgeben musste oder Eigentum geraubt worden ist, dass man seine Geschäfte aufgeben musste, wo man nicht wusste, ob man die in der Ferne auch wieder neu beleben konnte. Und dann zunehmend in den 30er Jahren schlossen auch immer mehr Länder die Tore. Das hieß, wenn man wegging, ging man normalerweise mit weniger Eigentum oder Kapital. Man hatte weniger Möglichkeiten, irgendwo sich niederzulassen. Und oft auch in Gegenden, die eigentlich, wenn man aus deutschen Städten kam, nicht unbedingt die erstrebenswerte neue Heimat war. Also Kuba oder Kenia oder nach dem Novemberpogrom, wo dann wirklich klar war mit der extremen Gewalt gegenüber der jüdischen Bevölkerung, inklusive einer massenhaften Zerstörung ihrer Wohnungen. Da stellte sich dann für viele überhaupt gar nicht mehr die Frage, dass man sich entscheiden muss, sondern man wollte eigentlich nur noch raus. Aber dann gab es kaum noch Möglichkeiten. Also die USA hatte das Quotensystem, das war auf lange Zeit schon sozusagen voll reserviert. Da blieben dann zum Teil nur noch zwei Möglichkeiten, entweder nach Shanghai zu gehen oder nach Bolivien. Und das waren nun nicht gerade die Ziele, die sich viele vorgestellt hatten, wohin sie emigrieren wollten. Mhm. Ich glaube, einige Hörerinnen und Hörer werden jetzt wahrscheinlich auch Parallelen zu heute sehen, dass es also insgesamt eine Erfahrung ist, wenn man fliehen muss, dass man extremen Herausforderungen gestellt wird. Und Fluchthelferinnen und Helfer spielen da natürlich eine Rolle. Gerade jüdische Fluchthelferinnen und Helfer im Ausland, in Großbritannien, in den USA, haben sich organisiert, haben Gruppen gegründet. Und dieses jüdische Engagement und der jüdische Widerstand, der wird meines Erachtens nach häufig viel zu wenig betrachtet, weil er da eine große Rolle gespielt hat. Welche Formen von Widerstand gab es denn? Also wenn man generell von Widerstand spricht in Deutschland gegen die NS-Diktatur, muss man natürlich erstmal den politischen Widerstand hervorheben, der also organisierter Gruppenwiderstand mehrheitlich von den Kommunisten und Sozialdemokraten getragen worden ist. Aber da spielt zum Beispiel auch, was oft nicht bekannt ist, auch zum Beispiel jüdischer Widerstand rein. Es gab nämlich in den linken organisierten Widerstand mehr als 3000 jüdische Männer und Frauen, die Teil dieses linken Widerstands waren. Das ist eine enorme Zahl, wenn man sich das anguckt. Also es gibt den organisierten organisierten politischen Widerstand, der auch dann bis in die Kirchen geht oder eben auch in den konservativen Widerstand, der später ja dann zum Attentat gegen Hitler geführt hat. Dann gab es den individuellen Widerstand und da sind so herausragende Personen, zum Beispiel Georg Elser, der ganz alleine, ohne Mithilfe von anderen, eine Bombe bastelte und dann im Herbst 1939 versucht hat, Hitler zu töten. Und da muss man sagen, dass also auf dieser individuellen Ebene wir noch viel zu wenig wissen. Von meinen Forschungen, gerade in meinem letzten Buch zum individuellen jüdischen Widerstand, ist der Befund frappierend, dass also Hunderte und Tausende jüdische Männer und Frauen, jung und alt, auf ganz unterschiedliche Art Widerstand geleistet haben. Das konnte von sozusagen dem Runterreißen von Hakenkreuzfahnen bis zum Verprügeln von SA-Leuten gehen. Das konnte von Kritik am Regime in der Öffentlichkeit, in Restaurants, in Büros, auf der Straße bis hin zu anonymen Flugblättern reichen. Und dass wir das als Widerstand bezeichnen sollten, wird klar, dass alle diese oft sehr kleinen Akte brachial vom NS-Regime verfolgt worden sind und dass Jüdinnen und Juden dort regelmäßig also mit hohen Gefängnisstraßen belegt worden sind. Interessant ist bei diesen Forschungen, dass es eine große Anzahl von nichtjüdischen Deutschen gab, viel mehr als wir bisher angenommen haben, die sich also solidarisch gezeigt haben und auf ganz verschiedene Art und Weise Menschen in der jüdischen Bevölkerung geholfen haben. Um nur ein Beispiel zu nennen, ich habe vorhin die Zerstörung von Wohnungen, die bisher wenig bekannt ist, erwähnt während des Novemberpogroms. Da gab es eine riesen Obdachlosigkeit und viele jüdische Familien haben dann Obdach zum Beispiel bei nichtjüdischen Familien, bei Nachbarn oder Freunden gefunden. Oder eben auch selbst bei Leuten, mit denen sie nichts zu tun hatten. Dann lassen Sie uns jetzt mal die Reise, sagen wir, raus aus Deutschland machen und zum Zweiten Weltkrieg übergehen inhaltlich. Morgen muss ich fort von hier und muss Abschied nehmen. Wir gehen wie Moabalgaben und fliehen mit dem Spaten mit Mond. Im September 1939 fiel die deutsche Wehrmacht in Polen ein und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus. Hitler verfolgte eine expansive Außenpolitik, die auf der rassistischen Idee des Lebensraums im Osten basierte. Sogenannte arische Deutsche sollten sich in den eingenommenen osteuropäischen Staaten ansiedeln und die slawische Bevölkerung unterwerfen. Entsprechend brutal und rücksichtslos gingen die deutschen Truppen von Anfang an vor. Bereits in den ersten Wochen des Krieges wurden Zehntausende polnische Intellektuelle, Oppositionelle und weitere ZivilistInnen ermordet. Hinrichtungen, Pogrome und Massaker, inwiefern waren denn diese Mordaktionen Vorboten von der systematischen Ermordung, die in der Shoah endete? Ja, das ist auch ein sehr komplexes Phänomen, was aber schon im Grunde genommen mit der Annexion von Österreich anfängt, wo also Gewalt als Instrument, um Widerstand zu unterdrücken, eingeführt wird. Dort vor allen Dingen gegen die jüdische Bevölkerung oder gegen Pro-Österreicher. Und dasselbe Muster finden wir dann aber auf einer viel höheren Gewaltstufe dann mit dem Einmarsch in Polen wieder, wo die Einsatzgruppen, die schon vorher gebildet worden waren, dann die Aufgabe bekamen, das Hinterland der Armee zu befrieden. Und das mit jeder Maßnahme, die ihnen notwendig erschien. Und das führte dann zu massiven Massakern an der polnischen Elite zuallererst. Also nicht gegen Juden, sondern diejenigen, die verdächtigt wurden, Widerstand gegen die deutsche Wehrmacht oder gegen den deutschen Staat organisieren zu können. Im Zuge dieser Massaker von den Einsatzgruppen kam es auch zu kleineren Übergriffen und Massakern gegen Juden. Aber das Hauptziel war eigentlich die polnische Intelligenz, Priester, Lehrer und so weiter, die eben Widerstand hätten organisieren können. Und dann muss man auch nicht vergessen, zur selben Zeit, als in Polen dann die Einsatzgruppen gegen die polnische Elite vorgingen, gab es ja den Beginn des Massenmordes in Deutschland mit der sogenannten Euthanasie, das heißt der Ermordung von Behinderten. Und da gab es eine systematische Mordpolitik, wo wir dann 70.000 Opfer am Ende 1941 zählen von Menschen mit Behinderungen. Und das ist nicht nur einfach eine Ermordung, sondern dort wird das erste Mal Gas auch als Mittel der Ermordung benutzt. Und der Übergang dann zur Shoah vollzieht sich eigentlich auf verschiedene Weise. Einmal mit der Ghettoisierung und Verfolgung der Juden in Polen. aber vor allen Dingen mit der Okkupation oder der Invasion der Sowjetunion. Und dort kommt es, und das wird oft übersehen, zu einem Massenmord, der also 1,5 Millionen Menschenleben kostet, also jüdische Menschenleben, die alle mit Gewehren ermordet werden, mit Massakern, und zwar von Angesicht zu Angesicht, durch Einsatzgruppen, Polizeieinheiten und zum Teil auch die Wehrmacht. Und das beginnt auch unter demselben Muster wie in Polen. Da geht es nämlich darum, Widerstand oder potenziellen Widerstand auszuschalten. Und nur der Unterschied in der Sowjetunion ist, dass dort die Bolschewisten, wie die Nazis das formuliert haben, und die Juden gleichgesetzt worden sind. Also die Träger der Sowjetunion werden mit Juden gleichgesetzt oder umgekehrt. Das heißt also, Juden werden potenziell als Widerstandsorganisierer oder potenziellen Widerstandskämpfer angesehen, als Gefahr. Und deshalb müssen die ausgeschaltet werden. Und das führt zu diesen ersten Massakern an Männern. Und dann kommt es aber zu einer Verschärfung, je länger der Krieg dauert, wo dann auch Frauen und Kinder ermordet werden, weil sie nach dem Sicherheitsdenken der SS zukünftige Rächer sein können oder zukünftige Widerstandskämpfer sein können. Und das ist dann praktisch dieser Übergang zum Genozid, der dann schon in der Sowjetunion stattfindet und nicht erst im besetzten Polen mit den Vernichtungslagern. Ich finde diese Rassenideologie, die Sie jetzt hier in doppelter Form erwähnen, super wichtig. Denn man sieht wirklich auch an den Todesopfern, dass es eben nicht nur Antisemitismus war, der die Nazis im Osten antrieb, sondern auch der Antislawismus. Und das sieht man zum Beispiel auch an der Behandlung von Kriegsgefangenen. Also die Kriegsgefangenen der Roten Armee, die wurden ganz anders behandelt. Da gibt es viel mehr Todesopfer als der an der Westfront. Woran genau, können Sie das nochmal zusammenfassen, lag das? Also welches ideologische Konzept lag dem zugrunde? Ja, ist gut, dass Sie darauf hinweisen. Die Grundlage ist, dass Slawen auch als Untermenschen angesehen werden, dass sie in der Hierarchie gleich nach Juden kommen. Und deshalb werden sie auch eben genauso als gefährlich eingeschätzt und müssen bekämpft werden und unterdrückt werden. Und die sowjetischen Kriegsgefangenen, die werden ja auf eine Weise behandelt, da kann man nicht nur sagen, dass da mehr Tote waren, sondern das waren 2 Millionen Tote. Und das war nicht durch direkte Ermordung, sondern durch den Nahrungsentzug, dass einfach, die wurden in offenen Feldlagern gehalten, da gab es kein Obdach. Das war im Winter, da war keine Essensversorgung geplant. Das heißt, dass innerhalb von Monaten Hunderttausende gestorben sind. Und das ist ein totaler Unterschied zu Westeuropa, wo ja auch viele Kriegsgefangene gemacht worden sind in Frankreich und dann später nach dem Eintritt der Alliierten, dann 1944. Die wurden immer als sozusagen nah den Ariern angesehen und nicht als Untermenschen. Und das spiegelt sich dann ganz klar in der Behandlung der Kriegsgefangenen wieder, wo die auch eben mit Respekt behandelt werden. Die Offiziere werden nicht als sozusagen bolschewistische Juden angesehen, sondern die werden als auf einer ähnlichen Stufe wie eben deutsche Offiziere angesehen und auch die einfachen Soldaten. Also die Ungleichbehandlung ist evident und das sieht man an den Opferzahlen, die relativ gering sind für Kriegsgefangene aus dem Westen im Vergleich zu der extraordinären Zahl der Opfer im Osten. Dann lassen Sie uns jetzt einmal zur systematischen Planung des Holocaust weiterschreiten. Auf der Wannsee-Konferenz 1942 haben die 15 Teilnehmer ganz genau besprochen, wie alle europäischen Jüdinnen und Juden ermordet werden sollen. Ein elementarer Teil ihrer Pläne war der sogenannte Tod durch Arbeit. Was hatte es denn damit auf sich? Das muss man vielleicht ein bisschen umformulieren, weil in dem Protokoll der Wannsee-Konferenz steht, dass also die Mehrheit der Juden soll straßenbauend nach Osten geführt werden und dabei wird eine große Anzahl durch natürliche Verminderung ausfallen. Wahrscheinlich, wenn man das übersetzt, heißt das, dass also die Mehrheit der Arbeitsfähigen zur Zwangsarbeit herangezogen wird, was ja tatsächlich stattgefunden hat, und dass diejenigen, die dann durch Erschöpfung oder durch Unfälle nicht mehr arbeitsfähig waren, dass die ermordet werden sollten. Und das muss man wirklich so auch zeigen, dass also der Beginn der systematischen Ermordung in den Vernichtungslagern in Polen ist oder beginnt mit der Vernichtung der Arbeitsunfähigen. Und das bedeutet Frauen, Kinder, aber auch Männer, die eben nicht als arbeitsfähig angesehen werden oder die als nicht arbeitsnotwendig angesehen werden. Das heißt nämlich, wenn man sich die verschiedenen Regionen ansieht, aus denen deportiert wird, hat es immer damit zu tun, ob dort Arbeitskräfte benötigt werden oder nicht. Und wenn Arbeitskräfte benötigt werden, finden Selektionen dort schon statt, wo die Arbeitsfähigen zurückbehalten werden. Oder zum Beispiel, wenn man aus den Niederlanden oder aus Frankreich deportiert hat, dann wurden zum Teil auch Leute aus den Zügen vor Auschwitz noch aussortiert, um die zur Zwangsarbeit zu bringen. Aber selbst in Auschwitz, die berühmten Selektionen fanden ja aus dem Grund statt, um die Arbeit sozusagen abzuschöpfen. Und wenn man die hätte einfach ermorden wollen, dann hätte man das machen können. Aber Arbeit war mit fortschreitender Kriegsdauer immer wichtiger für die Rüstungsindustrie und den Zwei-Fronten-Krieg. Und deshalb konnte man in bestimmten Bereichen gar nicht auf die jüdischen Arbeitskräfte verzichten. Also in meinen früheren Arbeiten habe ich mal geschätzt, dass also man von einer Zahl von jüdischen Arbeitskräften ausgeht, die 1 Million übersteigt. Und das war eine substanzielle Zahl. Und die waren konzentriert in bestimmten Gegenden und in bestimmten Industrien und konnten gar nicht so einfach ausgetauscht werden. Deswegen gibt es ja zum Glück am Kriegsende Überlebende, die in der Regel und in der Mehrheit alles Zwangsarbeiter waren und aufgrund der Zwangsarbeit überlebt haben. Deswegen denke ich, dass man so das nicht so einfach sagen kann, Tod durch Arbeit oder Vernichtung durch Arbeit, sondern das ist komplexer. Ja, beim Stichwort komplex merkt man wahrscheinlich auch schon, dass wir aus jeder einzelnen Frage und ihrer Antwort darauf jeweils eine eigene Folge machen könnte. Aber die Zeit haben wir heute nicht. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne zur letzten Frage kommen, nämlich welche Entwicklungen letztendlich dazu geführt haben, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Ja, also auch wieder komplex. Genau. Also einerseits ist es so, dass die, also das sind auch ganz verschiedene Entwicklungen. Es hat also was damit zu tun mit Ressourcen. Je weiter der Krieg voranschreitet, desto stärker leidet auch die deutsche Bevölkerung, obwohl der NS-Staat versucht, mit allen Mitteln die abzuschirmen und nicht dasselbe Problem wie im Ersten Weltkrieg zu haben, dass also die Nation Hunger leidet. Und dann kommt es natürlich, dass also die unendlichen Leiden der sowjetischen Armee oder der sowjetischen Bevölkerung, die also mit großen Anstrengungen also dagegenhalten, solange bis dann die Alliierten dann auch auf der Westseite eingreifen in Italien 1943 oder 1944 in der Normandie. Und dann zusammen, die Alliierten hatten einfach Deutschland nicht nur zahlenmäßig, sondern auch ressourcenmäßig natürlich die Oberhand. Und gleichzeitig fing es an, auch in Deutschland selbst zu bröckeln. Je mehr Bomben abgeworfen wurden auf Deutschland, je mehr die einzelnen Familien auch vom Krieg betroffen waren und je mehr Familien auch Tote zu beklagen hatten, die an den Fronten fielen. Und das steigerte sich ja überdimensional dann mit fortschreitender Kriegsdauer. Herr Gruner, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei mir zu Gast waren und dass Sie uns so viele Informationen zum Nationalsozialismus mitgebracht und auch so kompakt verpackt haben. Ich bedanke mich auch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr die Einzelfolgen zu den Tagebüchern des Viktor Klemperer anhören möchtet, findet ihr sie in der Deutschlandfunk-App und auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Dort gibt es auch noch zwei weitere Sonderfolgen wie diese, eine zur Weimarer Republik und eine über die Anfänge der DDR. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.